Erster dies ist ein Gebet des Propheten Habakuk, das mit Saiteninstrumenten begleitet werden sollte. Zweiter Herr, ich habe deine Botschaft gehört und bin sehr erschrocken. Herr, zeige deine Taten in diesen Jahren und lass sie sichtbar werden, aber wenn du zornig bist, denke bitte an dein Erbarmen. Dritter Gott kommt aus Teman und der Heilige vom Berg Paran. Seine große Herrlichkeit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Vierter ein Licht wie die Sonne erscheint und Strahlen kommen von seiner Seite, denn dort ist seine große Macht verborgen. Fünfter vor ihm her geht die Seuche und Krankheit folgt seinen Schritten. Sechster wenn er steht, bebt die Erde, wenn er hinsieht, erschreckt er die Völker. Die alten Berge zerbrechen und die uralten Hügel sinken ein, denn er geht Wege wie in alter Zeit. Siebter ich sehe die Zelte von Kusan unter großem Leid und die Zeltplanen im Land Midian zittern. Achter Herr, bist du zornig auf die Flüsse, oder richtet sich dein Zorn gegen das Meer, so dass du mit deinem Wagen des Sieges fährst? Neunter dein Bogen ist bereit, und du füllst deinen Köcher mit Pfeilen. Du teilst die Wasser, so dass trockenes Land sichtbar wird. Zehnter wenn die Berge dich sehen, zittern sie. Die Flut steigt über die Ufer, und das Meer brüllt laut, als ob es seine Hände hochhebt. Elfter Sonne und Mond bleiben an ihrem Platz, weil deine Pfeile leuchten und dein Speer blitzt. Zwölfter voller Zorn gehst du über die Erde und zerschlägst die Völker. Dreizehnter du ziehst aus, um dein Volk zu retten und deinem Auserwählten zu helfen. Du zerstörst das Dach des Hauses der Gottlosen und legst das Fundament bis zum Hals frei. Vierzehnter du durchbohrst mit Pfeilen die Köpfe ihrer Anführer, die angreifen, um mich zu zerstreuen. Ihr lautes Geschrei klingt, als wollten sie die Schwachen in ihrem Versteck verschlingen. 15. Du reitest mit deinen Pferden durch das Meer, durch die großen Wassermassen. 16. Als ich das hörte, zitterte mein ganzer Körper und meine Lippen bebten bei dieser Nachricht. Es fühlte sich an, als würden meine Knochen zerbrechen und ich zitterte, wo ich stand. Ich soll ruhig bleiben bis zum Tag der Not, bis er für das Volk kommt, das uns angreift. 17. Auch wenn der Feigenbaum keine Früchte trägt und die Weinstöcke nichts produzieren, wenn die Olivenbäume keine Ernte bringen und die Felder kein Essen liefern, wenn keine Schafe mehr in den Ställen sind und keine Rinder in den Scheunen stehen. 18. Trotzdem will ich mich über den Herrn freuen und jubeln über Gott, der meine Rettung ist. 19. Der Herr, Gott, ist meine Stärke. Er macht meine Füße schnell wie die einer Hirschkuh und lässt mich sicher auf den Bergen gehen. Dieses Lied ist für den Musikmeister, zur Begleitung mit Saiteninstrumenten.